Halleluja. Schau ihn einfach an. Schau ihn an. Auch wenn wir mal untreu sind, Herr, bist du doch treu, Herr. Du bist der treue Freund, Herr. Auch wenn Menschen uns vielleicht untreu waren, du bist der treue Freund. Auch wenn menschliche Liebe uns enttäuscht haben mag, du bist der treue Freund. Jesus. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Er begegnet dir. Er spricht zu dir. Vielleicht sagt er nur ein Wort zu dir oder einen kurzen Satz. Aber er spricht zu dir. Jesus ist da. Du schaust ihn an. Von Angesicht zu Angesicht. Ja. Es Begegnung. Begegnung, Begegnung, Begegnung von Angesicht zu Angesicht. Mit seiner Liebe. Ein Satz aus seinem Mund kann dich völlig verwandeln, völlig verändern, völlig umhauen. der Begegnung mit ihm bist du außer Raum und Zeit. Bist herausgenommen an himmlischen Orten. Mit ihm herausgenommen, herausgehoben. Sein Angesicht ist dir zugewandt. Und es ist wie wenn er dir sagt, so wie er zu verschiedenen Menschen zu seinen Lebzeiten gesagt hat: Was ist es, das ich dir tun soll? Was möchtest du, dass ich dir tun soll? Es gibt keine einzige Stelle in den Evangelien, wo Jesus auf die Antwort der Person hin gesagt hätte, nein, das mache ich nicht oder das kann ich nicht oder das will ich nicht. Was willst du, dass ich dir tun soll? Halleluja. Diese Wochenenden heißen nicht umsonst Encounter-Wochenenden, Begegnungswochenenden. Es geht um die Begegnung mit Gott, weil aus der Begegnung mit ihm wirst du frei. Aus der Begegnung mit ihm wirst du verändert. Aus der Begegnung mit ihm kommt alles hervor. Danke. Danke. Danke. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke. Fühl dich wohl. Fühl dich zu Hause. ist gut. Halleluja. Wusstest du, dass vor seinem Angesicht Freude in Fülle ist? Ja. Das ist so. Du musst es nur mal zwischendurch bewusst machen. Es ist wie wenn er dir eine Freudeninjektion in die Seite piekst. Kleiner Pieks. Kleiner Pieks. Hier ein Pieks und da ein Pieks. Wusstest du, dass Dämonen Freude nicht ausstehen können? Also so viele Dämonen würden erst gar nicht in den Leib Christi reinkommen, wenn er sich mehr freuen würde. Das ist so. Das heißt nicht umsonst in Nehemia 8, Vers 10, die Freude am Herrn ist unsere Bergfeste, so kannst du es übersetzen, unser Schutz. Ist wichtig, auch nach diesem Wochenende. Ist wichtig, dass du dich umgibst mit diesem Schutz. Die Freude am Herrn ist ein gewaltiger Schutz. So. Warum hat Jesus gesagt, wenn sie alles mögliche Böse, lügnerisch gegen euch reden, dann freut euch und hüpft? Warum hat er das gesagt? Ich glaube, er hat es gesagt, weil wir gerade dann die Freude am dringendsten brauchen. Amen. Weil die Freude hält die Verletzung von deiner Seele. Die Freude hält die Stiche des Feindes von deiner Seele. Die Freude am Herrn ist deine Bergfeste. Ist ein Schutz, ja. Du solltest deinen Schutzraum kennen. Schutz vor Dämonen. Ja, manche sagen, Dämonenaustreibung ist eine ernste Sache, ja. Ja. Vor allen Dingen musst du lernen, dich ernsthaft zu freuen. Sag mal, du musst ernst machen mit der Freude. Das ist wichtig. Es erledigt vieles von selbst. Es erledigt vieles von selbst. Also dann, wenn die Dämonen am hartnäckigsten sind, dann musst du dich am meisten freuen. Im Herrn. Sag dir das. Können sie nicht ertragen. Das können sie nicht ausstehen. Ist so. Also ich wollte jetzt eigentlich lernen über Befreiung. Aber die Sache ist die, der Heilige Geist hat unterschiedliche Methoden, Menschen freizusetzen. Seine Methoden sind nicht immer unsere Methoden. Aber ich sag dir, seine Methoden sind so viel effektiver als unsere Methoden. Weißt du, wenn gar nichts mehr hilft gegen die Dämonen, dann geh in die Freude. Das ist todsicher. Das ist so. Das ist so. Wie heißt es im Psalm 2? Psalm 2. Schau mal nach. So, mal kurz hier ein Wort studieren. Wie heißt es da? Warum toben die Nationen, sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten, dämonische Mächte. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke, sagen die Dämonen. Ja. Und dann heißt es hier, der im Himmel thront, lacht. Der im Himmel thront, lacht. Weißt du, ich hatte es auch schon mal mit ein paar hartnäckigen Dämonen zu tun. Und die versuchen dann mit dir zu diskutieren und sagen, ich gehe nicht. Oder sie sagen dir, warum sie nicht gehen. Weißt du, der im Himmel thront, lacht. Ich habe festgestellt, wenn ich anfange zu lachen, angesichts von diesen verrückten Dämonen, dann dauert es keine Sekunde und sie sind weg. Es ist so. Eine Frau, die Krebs im Endstadium hatte, hat eine Kassette von der Astrid gehört. Und die Astrid kann manchmal stark in der Freude sein. Du hast heute noch gar nichts erlebt. Und auf dieser Botschaft war das so. Und die Frau hat gesagt, wenn ich nur einmal so lachen könnte wie die Astrid, ich glaube, dann wäre ich geheilt. Ich glaube, da ist was dran. Amen. Das heißt nicht umsonst in Sprüche 17,22, ein fröhliches Herz dient der Gesundung, aber ein niedergeschlagener Geist dörrt das Gebein aus. Du willst ja nicht ausgedörrt sein in deinen Gebeinen, oder? Ja, dann wäre Freude ein Schlüssel. Wir müssen uns aktiv zu freuen lernen. Ich sage mal aggressiv freuen. Aggressiv freuen. Schabarabasi, ba, ba, ba, ba, ba. Also, viele Dämonen gehen einfach, während du dich freust im Herrn. Während du ihn preist, während du ihn lobst, während du einfach mit ihm vorangehst. Viele Dämonen gehen einfach, während du vorangehst. Ich weiß noch, mein erster Dämon, der mich verlassen hat, bewusst. Ich weiß bis heute nicht, was es für einer war, aber ich weiß, dass ich in einem Gottesdienst war, zum ersten Mal damals in meinem Leben, da war ich noch Theologiestudent, und in diesem Gottesdienst waren der Heilige Geist so am Wirken, auch wie heute hier. Manche Leute waren betrunken im Geist, ich wusste nicht, was es ist, ich dachte, die haben irgendwie ein bisschen gekippt oder so. Und dann war Lobpreis in diesem Gottesdienst und ich hatte mich entschieden, ich hatte gebetet und gesagt, Herr, okay, alles, was hier von dir ist, das will ich, alles, was nicht von dir ist, das will ich nicht. Ich ging davon aus, dass relativ wenig von ihm war und das habe ich mich abgesichert. Und dann war Lobpreis und dann haben wir einfach den Herrn, oder die Leute vor allen Dingen, ich wusste ja gar nicht, wie es geht, die Leute haben den Herrn gepriesen um mich herum, es war wie ein Mann, haben sie ihn gepriesen und plötzlich spüre ich, wie etwas meinen Kopf hochging, so, und dann zack, aus mir rausging. Ich dachte, hä, was war das? Das war meine erste Begegnung mit Befreiung. Also, es ist wichtig, weißt du, ich glaube, der Heilige Geist will uns sagen, Befreiung ist nicht eine Methode XY, okay, du machst das so und so, du sagst das. Natürlich gibt es Dinge, die man sagen kann und es gibt auch Dinge, die sollte man nicht sagen und es gibt Dinge, die sind wichtig, dass man sie sagt. Es ist zum Beispiel wichtig, dass wir im Namen Jesus sprechen, ja, weil darin ist die Autorität. Ja, solche Dinge sind natürlich wichtig, aber weißt du, am Ende des Tages ist es nicht die Methode. Also einmal war ich in Hamburg und da hatte nämlich eine Frau vorher kontaktiert, bevor wir Gottesdienst hatten, hat sie mir, glaube ich, über Facebook geschrieben und hat gesagt, oh, ich kannte sie schon, allerdings noch nicht in diesem Zusammenhang. Und sie sagte, ich werde total von Dämonen geknechtet, da ist irgendwas in mich reingekommen, ich habe da irgendwas gemacht oder irgendeine Begegnung gehabt, da sind total Dämonen in mich reingekommen. Keiner kann mir mehr helfen. Meine Familie hat mich schon zum Arzt gebracht, aber der Arzt kann auch nichts machen. Die waren beim Psychiater und was weiß ich was alles, aber es ist einfach, diese Dämonen quälen sie und die schreien und tun und machen und so weiter. Ob ich mir Zeit nehmen könnte, vor dem Gottesdienst für sie zu beten, habe ich gesagt, okay, machen wir das. Habe sie in den Gottesdienstraum reingenommen, der noch leer war. Also es war im Hotel. Ich war oben, sie hat dann angerufen in der Rezeption und sagte, okay, ich komme runter, habe ich gesagt, und dann bin ich in den Gottesdienstraum gegangen. Sie hat sich da hingesetzt und sofort haben diese Dämonen angefangen, sich zu manifestieren, haben allen möglichen Blödsinn geredet und geschrien und was weiß ich was alles. Zum Glück war die Tür zum Foyer. Und dann habe ich einfach das gemacht, was man normalerweise halt so macht. Ja, dann habe ich einfach geboten, habe gesagt, und jetzt ihr geht in Jesu Namen und so weiter. Und dann haben gesagt, ihr geht nicht. Wir haben ein Anrecht und was weiß ich. Und jetzt kannst du anfangen, entweder mit den Dämonen zu diskutieren. Manche fallen da drauf rein. Ne? Und dann sagen sie, wie heißt du? Und dann sagen sie dir irgendwas. Und dann sagen sie, wer ist dein Chef? Und keine Ahnung, wer ist dein Vetter? Und was auch immer. Ja. Aber gut, ich habe das gemacht, was man klassisch macht, die einfach so wie du es lernst, einfach Dämonen auszutreiben. Aber sie wollten irgendwie nicht gehen. Die haben sie hin und her gezerrt, hin und her gezerrt. Und irgendwann mal habe ich einfach mich an meine Schutzburg erinnert. Die Freude am Herrn ist euer Schutz. Und dann bin ich einfach im Geist, einfach in diesen Raum der Freude gegangen und habe einfach angefangen, mich zu freuen, habe angefangen zu lachen, habe gesagt, Teufel. Habe ich gesagt. Und habe einfach so gelacht und gesagt, du weißt genau, dass du gehen musst. Und habe gelacht, weißt du, gesagt, du weißt genau, dass du gehen musst, nicht wegen mir oder wegen irgendjemand, sondern wegen Jesus. Du musst gehen. Er ist einfach stärker. Und habe gelacht, habe angefangen zu lachen. In dem Moment, bumm, sind sie abgehaut. Und in einem Moment war die Frau komplett frei. Ich habe nichts weiter gemacht. keine Untersuchungen, wer mit wem verwandt ist oder was auch immer. Nix. Auch keine Traumabehandlung oder irgendwas noch durchgegangen oder durchgebetet oder hier oder da, sondern sie waren einfach weg. In einem Moment waren sie weg. Die Frau war komplett frei. Sie hat mir dann später geschrieben und gesagt, ich bin komplett frei. Halleluja, danke Jesus. Amen. Weißt du, die Freude am Herrn ist ein Schlüssel. Und ich glaube, der Heilige Geist möchte uns das ans Herz legen. Ich hatte das jetzt nicht vor, das war jetzt nicht mein Thema. Ich wollte eigentlich sprechen, ich mache es vielleicht auch noch ein bisschen, ich wollte sprechen über Eingangstore für dämonische Belastungen. Aber weißt du, manchmal können wir uns beim Heiligen Geist entscheiden, ob wir es einfach professionell machen wollen oder ob wir es mit ihm machen wollen. Schakalaka. Also lerne dich in den Heiligen Geist hineinzulehnen. Was will er? Wie will er es machen? Freude am Herrn ist sicher eine Art und Weise, wie er viele Dinge machen will. Viele Dinge. Deswegen ist es auch wichtig, auch weißt du, wenn wir den Herrn preisen. Ich bin so dankbar für die Lieder von Irina und auch von unseren anderen Lobpreisern. Weißt du, so wie das Lied, das wir heute gerade jetzt vorgesungen haben, mit der Freiheit, für die Freiheit. Ich weiß nicht mal genau, wie der Text geht, aber auf jeden Fall ist viel Freiheit drin und wir tanzen und so weiter. Weißt du, ist so wichtig. Manchmal machen wir den Fehler im Lobpreis und nehmen auch Lobpreis zu. Wir denken, ah, das ist eine ernste Sache und dann geht's los gleich. Und Herr und Ja, weißt du, es ist ein Platz für alles zur richtigen Zeit. Ja? Es ist ein Platz für Anbetung, es ist ein Platz für Tiefe und es ist ein Platz wirklich für Freiheit und für Freude. Halleluja. Also unser Lobpreis, ich prophezeie, dass unser Lobpreis hier in Deutschland ganz neu ein freudenerfüllter Lobpreis wird. Amen. Halleluja, so richtig freudenerfüllt. Halleluja. Und ich sag dir, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du wirklich Lobpreis machst, ich spreche jetzt noch gar nicht von Anbetung, bevor du überhaupt in Anbetung reingehst, gehen schon ganz viele Dämonen. Ganz viele. Damals, als mich dieser Dämon verlassen hat in dieser Gemeinde, das war während dem Lobpreis. Das war nicht in der tiefen Anbetung, sondern es war während dem Lobpreis. Ja, also so richtig Power. Ja, und yeah. Schababrapa, sababa. Dämonen mögen keine Freiheit. Die sind selber so unendlich gebunden, dass sie es mit Freiheit nicht aushalten können. Sie kennen auch keine Freude, deswegen können sie es mit Freude nicht aushalten. Also, sei mal ein bisschen ein Ärgernis für den Teufel. Okay? Lass uns ein Ärgernis sein. Wie wäre es, also als Christen, einfach ein bisschen ein Ärgernis zu sein für den Teufel? Ne? Ja, ich weiß, dann ist man manchmal auch immer ein Ärgernis für manche religiöse Geister. Das ist dann auch so ein Ding, ja. Aber das musst du in Kauf nehmen, weil das hat Jesus auch in Kauf genommen. Das musst du in Kauf nehmen. Und dann gibt es die Leute, die prüfen dann immer genau und sagen, war dieses Lachen jetzt aus dem Geist oder war es aus dem Fleisch? Ich sage immer so, besser sie lachen im Fleisch, als sie sind depressiv im Fleisch. Das ist immer nur besser. Also es gibt Leute in der Welt, die treffen sich zu Lachclubs. Ich habe mal ein Video gesehen von so einer, das ist wie so ein Hauskreis, ja? Ja, wirklich, die treffen sich so, setzen sich im Kreis, so 10, 15 Leute und dann versuchen sie, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Das Ziel ist, dass alle lachen aus vollem Hals. Und die haben halt ihre Methoden. Natürlich erzählen sich Witze oder kitzeln sich, keine Ahnung. Was? Auf jeden Fall, es gibt da Leiter dann auch, die sind da ausgebildet. Ja. Die wissen, wie man das macht. Ja. Und bis sie dann alle lauthals lachen. Ja. Dachte ich, wow. Was die können, kann der Heilige Geist schon lange. Aber weißt du, die haben erkannt, ja, dass Lachen gesund ist. Aber manchmal als Christen denken wir, oh, wir müssen ernst sein. Die Hölle ist nur einen Schritt entfernt. Ja. Wie heißt es in 1. Petrus 1, Vers 3? Wie werden wir im Glauben bewahrt? Wie werden wir zur Rettung bewahrt? Wie werden wir davor bewahrt, letztendlich diesen Schritt in die Hölle gehen zu müssen am Ende? Wie werden wir bewahrt? Das heißt in 1. Petrus 1, Vers 4, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet. In der Kraft Gottes. Wusstest du, dass du ohne die Kraft Gottes den Weg bis zum Ende nicht schaffen wirst? Das muss uns bewusst sein als Christen. Ohne die Kraft Gottes. Manche sagen, ja, wir brauchen einfach nur die Beziehung zu Jesus. Wir brauchen nur das Wort Gottes. Ja, das brauchen wir definitiv. Aber ich sage dir, ohne die Kraft Gottes wirst du am Ende im entscheidenden Moment nicht an der Beziehung festhalten können. Und wird auch das Wort irgendwann nicht mehr zu dir sprechen. Ohne die Kraft Gottes geht gar nichts am Ende. Deswegen ist es so wichtig, dass wir gefüllt werden mit der Kraft Gottes. Amen. Die Freude am Herrn ist eine Kraft Gottes. Das ist ein wesentlicher Teil der Kraft Gottes. Die Kraft Gottes, die auf dich einwirkt. Man muss sagen, Leute, warum lachen die jetzt so unkontrolliert? Die haben doch gar keinen Grund. Ja, sie haben keinen Grund im Natürlichen, aber es ist die Kraft Gottes, die auf sie einwirkt. Sie wirkt ein. Plötzlich merkst du, bist so, Kraft Gottes. Plötzlich übernimmt dich die Freude. Und vielleicht während du dich freust, denkst du, ich habe da überhaupt keinen Grund. Ja. Ich hätte einen guten Grund für dich. Jesus hat dich erlöst. Amen. Das ist ein super Grund, dich zu freuen. Immer. Wie hat Paulus gesagt? Freut euch im Herrn alle Zeit. Amen. In diesem Philipperbrief, weißt du, den Paulus ja nach vielen Theologen geschrieben hat, während er in der Gefängniszelle in Rom saß, hat er mindestens 4-mal den Philippern gesagt, dass sie sich freuen sollen. Am Ende hat er gesagt, ich werde nicht müde, euch öfter dasselbe zu sagen. Freut euch. Also das war eine Situation, aus der Paulus da geschrieben hat, wo er definitiv keinen Grund hatte, sich zu freuen. Aber er hat gesagt, freut euch mit mir. Das heißt, er hat sich auch gefreut. Also gerade dann, wenn du denkst, du hast keinen Grund zur Freude, dann gib Gott dir einen. Das ist die Kraft Gottes. Das ist die Kraft Gottes. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Gut. Mögliche Eingangstore für dämonische Belastungen. Was gibt's jetzt da zu lachen, hä? Ja. Kannst du als Christ noch belastet sein? Ja, es geht. Aber immer weniger. Okay, und je mehr du dich freust, umso weniger. Ja, wirklich. Wirklich, viele Dinge lösen sich. Ach, oh, weißt du, ich habe das noch gar nicht so lange her, habe ich das. Was kann man jetzt mit euch noch anfangen? Ne? Oh ja, danke, danke. Ich glaube, es hat mit der Freiheit zu tun. Hm? Wenn du von etwas frei bist, dann kannst du drüber lachen. Ja? Kennst du das in deinem Leben, wenn du hattest Situationen in der Vergangenheit, na, wo echt tough waren, und dann im Nachhinein, dann erzählst du die Geschichte anderen und plötzlich im Nachhinein musst du drüber lachen. Ja? Weil irgendwie ist es auch witzig, ja? Im Nachhinein. Im Nachhinein. Während du drin warst, ist es nicht witzig, ja? Aber im Nachhinein kannst du drüber lachen. Warum kannst du im Nachhinein drüber lachen? Weil du nicht mehr drin steckst, weil du sozusagen Freiheit davon gewonnen hast. Also Freude ist ein Ausdruck von Freiheit. Amen. Wenn du dich angesichts der größten Finsternis freuen kannst, dann hast du Herrschaft über sie. Wenn du dich angesichts des größten Chaos in deinem Leben freuen kannst im Herrn, ich sag dir, dann hast du Herrschaft darüber. Dann wird Gott einen Weg bahnen, ganz sicher. Also zeig mir einen Christen, der sich freut und ganz egal, welche Umstände in seinem Leben sind, ich zeig dir einen, der definitiv siegreich durchgehen wird. Und von dem du sicher sein kannst, am Ende wird es irgendwie gut ausgehen. Gott hat einen Weg. Amen. Gott hat einen Weg, wo du keinen Weg siehst. Gott hat einen Weg für dich. Halleluja. Die Freude am Herrn bahnt in dir. Amen. Du siehst ihn vielleicht nicht. Du bist hierher gekommen und sagst, Herr, in meinem Leben ist alles chaotisch, in meinem Leben ist alles unklar. Ich weiß gar nicht, wo es lang geht. Und Gott sagt, fang einfach mal an, dich zu freuen. Fang einfach mal an, dich zu freuen. Man kann sich so lange freuen, bis man betrunken ist mit Freude. Es geht. Es geht. Man nennt es dann Trinken vom Heiligen Geist. Vorher haben wir es ja gesungen, Fill me up, Lord. Ja? Also willst du das wirklich? Willst du wirklich so voll sein? Mm. Das ist auch ein gutes Programm. Voll werden. Werdet voll Geistes. Werdet voll Geistes. Sag dir was, wenn du ständig voll Geistes bist, dann kannst du nicht mehr dich voll Wein trinken oder voll irgendwas anderem. Kannst du gar nicht, weil du bist schon voll, da passt nichts mehr rein. Du bist voll mit was Besserem. Gott hat was Besseres für dich. Weißt du, du bist was Besseres als Sohn Gottes tatsächlich, ja? Und deswegen hat Gott was Besseres für dich. Er hat was Besseres für dich, wie irgendwelche Substanzen, von denen du vertraust, dass sie dich schlafen lassen oder dass sie dich frei machen oder dass sie dir irgendwie da weiterhelfen. Weißt du, er hat was viel Besseres für dich. Werdet voll Geistes. Voll Geistes. Die Uhr tickt, du hast nicht mehr viel Zeit. Es ist so. Es gibt. Es gibt tatsächlich ein zu spät fürs Trinken. Es gibt ein zu spät fürs Trinken. Ja? Da habe ich letzten Sonntag drüber gepredigt, das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Es gibt ein zu spät, voll zu werden. Amen. Deswegen, die Uhr tickt. Also, wenn dein Nachbar sich ein bisschen schwer tut mit dem Trinken, kannst du ihm mal helfen. Das ist auch okay, weißt du. Und sagst einfach hier, komm, trink mal ein bisschen. Das heißt, er reizt einander an zu guten Werken. Also. Richtig. Irgendwie scheint der Heilige Geist da Gewicht drauf zu legen. Irgendwie scheint ihm das wichtig zu sein. Ich hatte so eine tiefgründige Lehre. Heiliger Geist, du weißt, was du tust. Ich sehe hier gerade einen guten Bibelvers. Jesus hat sinngemäß gesagt zur syrophönizischen Frau, Befreiung ist das Brot der Kinder. Befreiung ist das Brot der Kinder. Und an einer anderen Stelle hat Jesus gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Amen. Da, wo du zum Kind im Geist wirst, ist Befreiung nicht weit. Amen. Zum Kind im Geist. Ja. Damit meine ich jetzt nicht irgendwie kindisch oder so, sondern Kind im Geist, weißt du? Der Punkt ist, dass einfach die Ordnung des Geistes oft eine andere ist wie unsere Ordnung. Weißt du, so viele Gemeinden haben den Geist aus ihrer Mitte rausgetrieben im Namen von Ordnung. Und der Heilige Geist ist ein Gott der Ordnung, ja. Der Heilige Geist ist absolut ein Gott der Ordnung, nur der Punkt ist, er ist ein Gott seiner Ordnung, ja, nicht unserer Ordnung. Ja. Das ist der entscheidende Punkt. Ja, das ist so. Also, er hat seine Ordnung. Es wird langsam schwierig hier oben, aber. Ei. Was ist mit Unterscheidung der Geister? Ich sag's immer gern so, wenn du in so einer Versammlung bist wie in dieser, ja? Und du siehst jemand, ich sehe jetzt niemand, aber du siehst jemand, der so da sitzt. Dann sollte dir deine Unterscheidung der Geister sagen, dass diese Person in diesem Moment im Fleisch ist. Ja, das ist wichtig. Wir brauchen schon Unterscheidung der Geister. Die Unterscheidung der Geister sollte dir auch sagen, dass wenn deine Seele sich ärgert, wenn andere sich freuen, da kommen wir in der nächsten Stunde dazu, Zeichen. Unsere nächste Stunde ist überschrieben mit dem Titel Zeichen für dämonische Belastung. Du hast vorher von der Astrid gehört, wie sie wütend geworden ist, während ich gepredigt habe. Es war ein Zeichen für eine dämonische Belastung. Daran siehst du, es kommt in den besten Kreisen vor. Ja. Wenn du durchgehst, dann wirst du frei. Amen. Du wirst frei. Ei. Ja. Ja, Gottes Therapiemethoden sind manchmal schon ein bisschen brachial, ja. Schakalakalaka. Oh, trinken wir noch ein bisschen. Ich glaube, du musst dir die Botschaft vom letzten Jahr holen zu dem Thema. Also fühl dich ja völlig frei. Weißt du, das ist auch nicht ein... Also, du bist auch nicht unter Druck, lachen zu müssen, verstehst du? Das ist wichtig, fühl dich da völlig frei. Vielleicht bist du ja drin und du musst einfach gähnen. Gähnen ist auch ein Zeichen für Befreiung, die passiert. Manche Dämonen gehen, wenn du gähnen musst. Jetzt nicht immer, wenn du gähnst, natürlich, also nicht jeden Tag, aber. Aber manchmal ist es so, also du gähnst einfach so und du merkst gar nicht, oh, ich glaube, da hat mich gerade was verlassen. Ist okay. Total okay. Also, jeder ist immer frei, auf den Heiligen Geist so zu reagieren, wie es für ihn richtig ist. Also deswegen ist auch diese Frage, ist diese Manifestation von Gott oder ist sie nicht von Gott, ist völlig müßig. Ist völlig müßig, weil Manifestationen sind weder von Gott noch sind sie nicht von Gott. Sie sind einfach Reaktionen des Menschen auf Gott. Unterschiedliche Menschen reagieren anders. Also, wenn du lachst, dann lachst du. Das ist jetzt tiefe Weisheit, ne? Das ist tief, gell? Also. Das ist ja nicht in dem Moment, weißt du, wenn du deinen Mund bewegst und wenn dieser Ton aus deiner Kehle rauskommt, weißt du, da lachst ja du. Ich meine, Gott mag auch lachen, aber der lacht im Himmel. Du lachst in dem Moment. Ne? Wenn Leute umfallen, zum Beispiel unter der Kraft Gottes, dann fallen die Leute um, nicht Gott. Sag mich. Wenn Leute zittern oder zucken oder was auch immer unter der Kraft Gottes, also dann zuckt nicht Gott, sondern die Leute. Das sind Reaktionen auf die Kraft Gottes, auf den Heiligen Geist. Der ist übrigens hier, der Heilige Geist. Ne? Nur für die, die es noch nicht gemerkt haben. Und er ist schon mächtig im Befreiungsdienst aktiv. Mächtig, mächtig, mächtig. Manche Dinge haben sich schon erledigt bei dir. Du kannst noch versuchen, zu einem Mitarbeiter zu gehen und es noch zu besprechen, aber es kann sein, dass du gar kein klares Wort rauskriegst. Das ist auch gut. So manche Zwänge sind einfach weg. Dein Putzzwang, dein kleiner, oder dein Waschzwang oder was auch immer. Tschüssi, tschüssi. Ciao, ciao. Ja. Dein Richtzwang, dein Beurteilungszwang, dein Kontrollzwang, dein Kritikzwang. Psch. Psch. Willst du weitermachen, Schatz? Zeit wär's. Also, was haben wir gelernt in dieser Stunde? Also einiges. Halleluja. Machen wir 7 Minuten Pause, okay? Um 4:05 kommt meine wunderbare Frau. Halleluja. Amen.